Yes, yes, yes, we are back. Ja, ja, ja, wir sind zurück. Daniel and Reinhard. Daniel und Reinhard. And we are going to continue about talking about the enemies of our soul. Wir sprechen weiter über die Feinde unserer Seele. Now today we are talking about an enemy that I already have done some teaching in the past. Heute sprechen wir über einen Feind, über welchen ich in der Vergangenheit schon einiges gelehrt habe. I'm not sure if I did the teaching in Telegram, but I, you know, preached about it over the last 40 years from time to time. Ich weiß nicht, ob auf Telegram, jedoch in den vergangenen 40 Jahren predigte ich von Zeit zu Zeit darüber. But it is an important subject to address. Es ist ein wichtiges Thema, das angesprochen werden muss. And it's called fear. Und heißt Angst. You know, fear is so destructive and has such a powerful potential. Angst ist so zerstörerisch und hat so ein kraftvolles Potenzial. To destroy our life and our purpose in God. Unser Leben und unsere Bestimmung in Gott zu zerstören. That we can and must not ignore that enemy. Dass wir diesen Feind nicht ignorieren können und dürfen. You know, it's strange that so many people live with so many different fears. Es ist seltsam, wie so viele Menschen mit so vielen Ängsten leben. And they don't even understand it's an enemy. Sie verstehen nicht einmal, dass es ein Feind ist. When I was young, I lived with a whole bunch of fears. Als ich jung war, lebte ich mit einer ganzen Anzahl an Ängsten. But I realized that unless I overcome them, I'm not going to live what God has for me. Ich realisierte, dass wenn ich sie nicht überwinde, ich nicht in dem leben werde, was Gott für mich hat. So I'm going to hopefully give you some helpful instructions. How can you deal with it? Ich hoffe, dass ich dir hilfreiche Anleitungen gebe, um damit umgehen zu können. You know, without doubt, ohne Zweifel, fear has some spiritual aspect to it. Hat Angst einen geistigen Aspekt. You know, I'm not believing what a lot of preachers believe. Ich glaube nicht, was viele Prediger glauben. That fear is always demonic. Dass Angst immer dämonisch ist. You know, there are people who actually said that fear is always demonic, and they use one Bible verse for that. Es gibt Leute, die tatsächlich sagen, dass Angst immer dämonisch ist und benutzen dafür einen Bibelvers. 2 Peter 1 verse 7 says, God did not give us a spirit of. 2. Timotheus 1 Vers 7 sagt, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben. They said, see, here it's a spirit, so it's a demon. Sie sagen, hier steht Geist, also ist es ein Dämon. Anyhow, I don't believe that. Wie auch immer, ich glaube das nicht. First of all, you know, I believe just like the word heart, and the word soul, many times they translate it not correctly. Als erstes glaube ich, wie das Wort Herz und das Wort Seele, haben sie es oft nicht richtig übersetzt. And also many times the word is actually used interchangeably. Auch wird oft das Wort tatsächlich durch einen anderen Begriff ausgetauscht. So I think in order to actually say that it is always a demon, we have to have much more biblical evidence. Um zu sagen, dass es immer ein Dämon ist, müssen wir viel mehr biblische Beweise haben. But of course it can be a spirit, it can be a demon. Aber natürlich kann es ein Geist sein, kann es ein Dämon sein. You know, but I think it's too dangerous to say it always is. Ich glaube, dass es zu gefährlich ist, immer zu sagen, es ist immer. Because there are fears that have been put inside of us through our childhood. Denn es gibt Ängste, die in unsere Kindheit in uns hineingelegt wurden. There are natural fears that come through traumas we have experienced. Da gibt es natürliche Ängste, die aus erlebten Trauma stammen. And we have to really always discern what is the source of this fear? Where is it coming from? Wir müssen immer wirklich erkennen, was die Quelle dieser Angst ist, woher sie kommt. I personally believe. Ich persönlich glaube. That if the fear is a demonic attack, that's the easiest one to handle. Dass, wenn die Angst eine dämonische Attacke ist, diese am einfachsten zu bewältigen ist. Because the devil has been defeated on the cross. All you say, go, and that fear has to go. Der Teufel wurde am Kreuz besiegt. Alles, was du sagst, ist gehe. Und diese Angst muss gehen. You know, and I have experienced real demonic attacks of fear. Und ich habe richtige dämonische Angstattacken erlebt. I tell you how I, and this is my personal opinion. Ich sage dir, und das ist meine persönliche Meinung. How I've come to discern whether a fear is a demonic thing. Wie ich merke, ob die Angst dämonisch ist. When I walk into a place, for instance, and out of nowhere. is terrible fear grips my heart. Wenn ich zum Beispiel einen Ort betrete und aus dem Nichts eine schreckliche Angst mein Herz ergreift. You know, there is no natural reason for it. Dafür gibt es keine natürliche Ursache. You know, there is no circumstances that should cause me to fear. Keine Umstände, die dazu beitragen, dass ich Angst haben sollte. It grips me out of nowhere unexpectedly without a natural reason. Es ergreift mich aus dem Nichts unerwartet, ohne jeglichen natürlichen Grund. That's when I have experienced, or I've learned, better to say, that it's the devil, and simply said, not with me. Da habe ich erfahren, oder besser gesagt gelernt, dass es der Teufel ist, und ich sage einfach, nicht mit mir. So then we simply have to stand our ground and rebuke it and tell it to go. Wir müssen uns dann einfach behaupten, ihn zurechtweisen und ihm sagen, dass er gehen soll. But look, 2 Timothy 1, verse 7. Aber schau, 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7. For God did not give us a spirit of timidity, and one of the actual words is fear. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, das eigentliche Wort ist Angst. But a spirit of love, of power and of sound mind, which means self-discipline. Sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht, was Selbstdisziplin bedeutet. You know, for me, rather than seeing that fear is always a demon. Anstatt zu sehen, dass Angst immer ein Dämon ist. What I see much more in this verse is this, that fear has nothing to do with God. Was ich für mich viel mehr in diesem Vers sehe, ist, dass Angst mit Gott nichts zu tun hat. You know, that fear is not something that can ever be related to God. Dass Angst nichts ist, was je mit Gott in Zusammenhang gebracht werden kann. You know, and so many people have this weird idea that, you know, God is sending me through the valley, through the wilderness, and that's where I'm so scared, and that's all part of God's dealing with me. So viele Menschen haben diese verrückte Idee, dass Gott mich durch das finstere Tal, durch die Wüste schickt, und deswegen habe ich so Angst. Das ist ein Teil von Gottes Umgang mit mir. God doesn't do that. Gott macht das nicht. So I think what this verse makes very clear that we must never connect God with fear. Was dieser Vers sehr deutlich zeigt, ist, dass wir Angst nie mit Gott in Verbindung bringen dürfen. Why is this so important? Warum ist das so wichtig? Once I understand that it has nothing to do with God, I also can understand it must have nothing to do with me. Wenn ich verstehe, dass es nichts mit Gott zu tun hat, kann ich auch verstehen, dass es nichts mit mir zu tun hat. Because I'm a child of the living God. Ich bin ein Kind des lebendigen Gottes. I'm supposed to experience what he has for me and nothing else. Ich sollte das erleben, was er für mich bereitet hat und nichts anderes. You know, there are so many different fears that so many people are prisoners to. Es gibt so viele verschiedene Ängste, in denen so viele Menschen gefangen sind. And tomorrow we will continue. Morgen werden wir weiterfahren, darüber zu sprechen.